Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Wie immer mit der Hoax-Mystis Alexa. Hallo. Und Alexander. Ja, 50 Jahre Hoaxilla, nein, so kommt es uns manchmal schon vor. Nein, 50 Folgen Hoaxilla, etwas mehr als ein Jahr machen wir jetzt diese Sendung und es ist für uns nicht nur die 50. Folge etwas ganz Besonderes, sondern auch die momentane Situation macht uns fast ein bisschen fertig, denn vielen Dank Tim und auch einen schönen Gruß an Holgi für die Erwähnung im Not Safe for Work Podcast, die dazu geführt hat, dass wir uns derzeit in den Top 10 der iTunes Charts zumindest sehr stabil befinden. Und das mit unserem ruhigen, beschaulichen Leben vorbei ist. Ja, also an dieser Stelle ohne jeglichen Flachs vielen Dank an all die Leute, die vielleicht gar nicht was mit dem wissenschaftlich kritischen Denken oder skeptischen Denken zu tun haben oder hatten und jetzt angefangen haben, unseren Podcast zu hören, die uns Mails schreiben, die Kommentare auf die Homepage machen, all die Leute, die sich jetzt im Forum anmelden, die mit uns diskutieren wollen und insbesondere natürlich an all die Leute, die uns aktuell flattern, die sagen, kauft euch nochmal ganz tolles Equipment, ich habe von Holgi eine Einkaufsliste gekriegt, die ich aber arbeiten muss, damit ich vernünftiges Internetradio machen kann. Also insofern vielen Dank dafür und wir hoffen, dass ihr nicht nur mal reingehört habt, weil Tim und Holgi das empfohlen haben, sondern vielleicht sogar uns jetzt regelmäßig hören werdet. Wir werden uns bemühen, nach wie vor einmal in der Woche eine Sendung zu machen. Und wer heute richtig einsteigt mit dieser Sendung, der kriegt gleich was ganz Besonderes zu hören. Genau, das machen wir dann gleich. Es gibt nämlich ein Hoaxilla on Tour Special mit zwei ganz bekannten Skeptikern deutschlandweit letztendlich und da haben wir dann nochmal einiges zu berichten. Was wir an dieser Stelle aber vielleicht auch noch kurz machen wollen, weil das auch eine ganz tolle Sache ist, das haben wir am Anfang unseres Podcasts immer gesagt, nämlich, dass wir uns wünschen würden, wenn uns Leute mal Audio-Feedback zukommen lassen würden. Das haben wir dann später gar nicht mehr gemacht. Das war für uns schon ein bisschen weit weg, aber wir haben wieder eins bekommen. Und hat der Johannes sich mal die Mühe gemacht, sich vors Mikro zu setzen und mal so ein kleines Audio-Feedback zu geben. Vielen Dank dafür. Und was der Johannes zu sagen hat, das hören wir uns jetzt nochmal ganz kurz in der Einleitung an. Hallo, liebes Hoaxilla-Team. Ich wollte mich einfach mal für euren Podcast bedanken, auf den ich durch Tim und Holgis Podcast Not Safe for Work gekommen bin und habe mich dann auch gleich auf eure Folgen gestürzt, weil ich schon immer etwas skeptisch durch die Welt gegangen bin, da ich von einer Waldorfschule komme, also als Schüler da sein musste, gezwungenermaßen, weil auch meine Mutter da Lehrerin war. Da bin ich dann sehr schnell geflogen, weil ich diesem ganzen, doch sehr esoterisch angehauchten Dasein nichts abgewinnen konnte. Und seitdem interessiere ich mich für sowas, auch für Homöopathie, wo ich dem auch sehr argwöhnisch gegenüberstehe. Und es ist sehr spannend, was es so alles gibt. Vor allem die Folgen mit Jack the Ripper fand ich auch sehr spannend. Da musste ich mir dann auch gleich From Hell angucken, also den Film, den ihr empfohlen habt. Und da würde ich dann auch gleich einen Thementipp einbringen. Man könnte doch mal einen Podcast, beziehungsweise ihr könntet einen Podcast über die Freimaurer oder die Illuminaten machen. Da gibt es sicherlich auch sehr viele Stories zu und vielleicht kommt darüber auch eine Folge von euch. Ich würde mich freuen und schön skeptisch bleiben. Ja, wenn ihr auch ein Audio-Feedback loswerden wollt oder sonstiges Feedback, Anregungen, Themenvorschläge, für all diejenigen, die das noch nicht kennen, können wir es an dieser Stelle noch einmal erwähnen. Bei uns im Keller steht die umfabelte Bundeslade, die Heilige, und dort kommen dann immer alle Themenvorschläge ran und jede Woche gehen Alex und ich in einer geheiligten Zeremonie in den Keller. Ist ein bisschen gefährlich, aber öffnen die dann. Wir haben damit einen Weg gefunden, dann nicht sofort beizusterben, wenn man die Bundeslade öffnet und ziehen ein neues Thema aus der Kiste. Personal. Und wenn ihr also irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, dann schickt das bitte an info@hoaxilla.de. Kommt ja auch am Ende im Abspann immer, aber ich sage es auch nochmal an dieser Stelle am Anfang. Noch ein Wort zur neuen Homepage, die wir dann ja panisch hochgeladen und aktiviert haben, nachdem ich wusste, wie es kommt. Nacht- und Nebel-Aktion. ganz viele neue Leute von Not Safe for Work, die vielleicht jetzt dann doch wirklich nicht mehr Lust haben auf Comic Sans Rief-Tabellen und auch viele Vorschläge, die gekommen sind, mach doch mal neue Fotos und mach dies noch und mach das noch und da. Vielleicht einfach der Hinweis, Alexa und ich sind Bürohengste. Oh, das klingt furchtbar. Ja, es ist leider die Realität. Wir machen diesen Podcast hobbymäßig. Wir haben begonnen, da hatte ich überhaupt keine Ahnung von Webprogrammierung, wusste noch nicht mal, wie man eine Homepage irgendwie so hinbekommt, dass irgendwer anderes sich was anschauen kann. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Audio gehabt, aber auch nicht so ganz umfangreich. Und wir haben alles im Learning by Doing Standard getan und ganz viele Vorschläge, die von außen kommen, die würde ich auch gerne sofort umsetzen. Es fehlen mir aber die Fähigkeiten und Möglichkeiten dazu. Und wenn jemand von euch da ist, der sagt, ich bin Fotograf oder ich kann gut Fotos machen und ich bin auch mal gelegentlich in Münster und ich finde Huxilla toll und ich mache mit den beiden mal einen Fotoshoot, gerne. Also schreibt uns eine Mail, kommt vorbei, oder wenn jemand sagt, ich baue euch ein Logo, das haben wir schon mal gehabt, dann stelle nochmal schönen Dank, Benjamin. Die sollen ein neues Logo kriegen. Auch das völlig legitim, nur letztendlich, wir sind ein bisschen versponnen, was auf unsere Seite kommt. Letztendlich muss für uns in unser Gesamtkonzept hineinpassen. Das nehmen wir uns dann schon noch raus, aber wir sind da durchaus offen für irgendwelche Profis, die sagen, ich kann was besser machen oder ich biete was an. Und es ist schön, dass ihr offensichtlich durch unsere Sendung irgendwie den Eindruck habt, dass wir quasi Profis sind. Vielleicht wie das Tim Pritlove ist. Das sind wir eben nicht, sondern wir haben eine Idee gehabt. Wir haben ein Thema, das wir gerne verbreiten möchten. Und das versuchen wir über diesen Podcast zu tun. Und wenn wir euch damit erreichen und damit bei euch was wecken, dann sind wir da sehr, sehr froh drüber. Und ja, also wenn wir nicht jeden Verbesserungsvorschlag sofort umsetzen, liegt es unter Umständen auch daran, dass wir es gar nicht können. Noch nicht. Aber vielleicht wollen. Und wie gesagt, fürs Flattern und Spenden, vielen Dank da an dieser Stelle nochmal. Wir werden sicherlich die Technik aufrüsten und dadurch, dass ihr jetzt so viel auf die Flatter-Button drückt, werden wir das auch sicherlich finanziell leichter stemmen können, uns da zu verbessern. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht nach einem Monat passieren, aber da werden wir dran arbeiten. Wir haben und werden natürlich auch weiter immer Geld in das Projekt selber rein investieren, aber wenn ihr uns dann natürlich so ein bisschen unter die Arme greift oder sagt, das finden wir gut, das wollen wir fördern, ist das ganz, ganz toll und da sind wir unglaublich dankbar für und das ist keine Floskel. Und vielleicht noch als letzten Hinweis, das gibt's auch auf der Homepage, unsere Special Edition mit allen Folgen des ersten Jahres, wo ich dann nochmal eine Rauschentfernung habe drüber laufen lassen, wo noch so ein paar Extras drauf sind auf der DVD. Die kann man sich als Image runterladen und wer sozusagen eine handsignierte Version haben möchte dieser Special Edition DVD, der drückt auf den Spendenknopf. Und jede Spende größer gleich 5 Euro wird von unserer Seite mit so einer handsignierten Special Edition DVD honoriert. So, das ist jetzt für die, die uns schon etwas länger kennen, vielleicht ein bisschen langweilig gewesen. Für all diejenigen, die neu dabei sind, aber nochmal erwähnenswert. Und dann kommen wir jetzt, wie in jeder Episode, erstmal zur Story der Woche. Und da ist natürlich traditionsgemäß erstmal Alexa dran mit der Story der Woche. Die Story der Woche. Für die Story der Woche haben wir uns diesmal die Beschreibung eines tragischen Arbeitsunfalls rausgesucht. Passiert ist das Ganze einem Tischlermeister, der mit einer sogenannten Dickhobelmaschine gearbeitet hat. Das ist so eine Maschine, da schiebt man einen Holzbalken durch und der kommt dann auf der anderen Seite gleichmäßig dick raus, um das mal ganz kurz zu beschreiben. Normalerweise macht man das zu zweit. Dieser Tischlermeister hat das aber nun alleine gemacht an diesem tragischen Tag und hat einen besonders langen Holzbalken durch diese Maschine geschoben. Und normalerweise ist es so, wenn man ungefähr auf der Hälfte ist, muss man dann um das Gerät herumgehen und das Holzstück auf der anderen Seite annehmen. Das hat er dann auch gemacht und hat den Holzbalken eben angenommen. Weil dieser Holzbalken allerdings so lang war, musste er mit dem Balken in der Hand ihn stützend immer weiter zurückweichen im Rhythmus der Maschine. Dummerweise ist er dann irgendwann an der Werkstattwand angekommen und konnte nicht weiter zurückweichen und ist dann auf tragische Weise von diesem Holzstück gepfählt worden. Puh. Ja, spooky. Genau, und der Topos vom Pfählen, genau. Obwohl der hinterher nicht mehr vorkommen wird, aber führt uns ein Stück weit zu dem Thema, was wir heute haben als Thema der Woche. Das Thema der Woche ist heute wieder ein Huxilla-on-Tour-Bericht. Mhm. Und ja, wir waren auf einem Vampirkongress in Duisburg gestern am Samstag. Und ja, was wir da so alles erlebt haben und mit wem wir da sprechen konnten, hört ihr dann jetzt genau im nächsten Segment. Huxilla on Tour. Ja, wir waren für euch auf Tour. Unterwegs. Genau, wir waren im Schloss Palp in Duisburg auf einem Vampirkongress. Ja, eine Location übrigens, die wir beide noch nicht kannten, die wir aber sicherlich nicht zum letzten Mal besucht haben. Das ist echt cool da. Ja, so ein gefaktes Schloss und mit einer Diskothek innen drin, mit mehreren Räumen und Tanzflächen und Etagen und also Dachterrasse, total tolle Location. Und geladen hatte Marc Benecke mit seiner Frau zur besagten Vampirkongress. Und das Besondere an diesem Kongress war der Umstand, dass im Rahmen dieses Kongresses echte Vampire waren. Ja. Genau. Man muss dazu sagen, das Ganze war eine offene Veranstaltung. Da konnte wirklich jeder hinkommen. Das heißt, man hatte da Publikum jeder Couleur. Da konnten Vampir-Interessierte, Rollenspieler und eben auch diese echten Vampire hinkommen. Und das war eine tolle Truppe, die sich da getroffen hat. Ja, also von der Seite der GWUP waren neben Marc ja selber, der ja auch im Wissenschaftsrat der GWUP sich befindet, Sebastian Bartoschek dabei, der was für die Zeitung mit den großen vier Buchstaben, für die er gelegentlich als Journalist arbeitet, geschrieben hat. Bernd Hader war vor Ort, den ihr sicherlich kennen werdet. Und Inge Hüsken, die Chefredakteurin vom Skeptiker, war auch dort. Und ja, du bist da gerade so ein bisschen über das, was ich gesagt habe, noch drüber weggegangen. Also mit den echten Vampiren ist tatsächlich gemeint, dass dort, ja, Menschen sind es ja nicht, weil es Vampire sind, waren, die Blut trinken und die das erste Mal sich der Öffentlichkeit gestellt haben und darüber berichtet haben und gesprochen haben, dass sie das tun. Und das mag ein bisschen befremdlich vielleicht klingen, ne? Ja, vielleicht sollten wir ganz kurz noch was zum Ablauf schildern. Mhm. Also das Ganze fing ungefähr um 15 Uhr an am Nachmittag und begann mit mehreren Vorträgen. Da gab es eine Einleitung von Marc Benecke, dann kam eine volkskundliche Betrachtung, das heißt, das waren mehr so eine historische Quellenstudie. Und dann zum Schluss eben, man kann schon sagen, Interviews mit eben diesen Real-Life-Vampiren. Ja, aber jetzt hast du den Pun gemacht, ne? Interview mit einem Vampir. Ja, ja, genau. Und danach gab es dann am Abend dann sozusagen dann noch, wenn wir dann dabei bleiben, den Tanz der Vampire. Mhm. Ihr werdet uns das mal verzeihen, diesen Spruch. Also hinterher war dann so ein geselliges Beisammensein oben auf der Dachterrasse und dann auch ja einige Gespräche. Ja, was ein bisschen bedauerlich ist, vielleicht nachvollziehbar, aber wir bedauern das doch, war die Tatsache, dass wir keinen der Real-Life-Vampire dazu bewegen konnten, mit uns ein kurzes Interview zu führen. Ihr werdet jetzt sicherlich ein Fragezeichen über dem Kopf haben, dass Alexa und ich in dieser Form nicht ganz so groß hatten, weil wir die beiden Bücher, die Marc mit seiner Frau und einigen anderen Autoren schon geschrieben hat, nämlich die Bücher Vampire sind unter uns. Das ist ja auch der Titel unserer Folge, den durften wir uns leihen. Vielen Dank, Marc, an dieser Stelle. Und wenn euch diese Thematik tatsächlich interessiert, empfehlen wir euch auch dringend, diese Bücher zu lesen, ja, weil das wir können man in der Tat hier in dieser Folge das gar nicht so weit aufarbeiten, wie es in den Büchern steht. Also insofern waren wir schon relativ gut vorbereitet auf das Thema. Und vielleicht geben wir euch erstmal an dieser Stelle so ein paar Kernaussagen nur der Vampire. Und wir machen jetzt mal tatsächlich so die Oma-Lieschen-Nummer am Anfang und machen nochmal deutlich, dass die Vampire, die sich als solche bezeichnen, also die erste Besonderheit, sie schreiben sich grundsätzlich mit Y, um sich damit auch sozusagen abzugrenzen und zu zeigen, dass es bei ihnen dann tatsächlich darum geht, dass sie ja auch Blut tatsächlich trinken von anderen Menschen. Weiterer Punkt, Marc hat es angesprochen und das ist eigentlich so albern, dass man es nicht sagen muss, aber wir sagen es trotzdem, die modernen Vampire schlafen nicht in Särgen, sondern schlafen ganz normal in Betten. Und ich habe es nicht gefragt, weil ich auch vermutet habe, dass wir da keine Antwort bekommen haben, aber viele von ihnen werden sicherlich auch relativ spießige Berufe als Bankkauffrau oder Kaufmann oder sonst wie haben. Ein weiteres Ding, was man tatsächlich sagen muss, ist, dass diese Vampire nicht literweise Blut mehrfach am Tag, in der Woche oder im Monat trinken, sondern gelegentlich kleine Mengen Blut bis hin zu einem Ritz in der Haut, einem kleinen Schnitt, von dem dann das Blut sozusagen aufgenommen wird. Es wird auch nicht gebissen, sondern also entweder wird die Haut an bestimmten Stellen etwas geritzt und dort das austretende Blut konsumiert, oder aber durch sehr, sehr feine Kanülen das Blut dann direkt aus den Gefäßen entnommen. Also ich muss sagen, euch da draußen, ich weiß nicht, ob ihr das hört, gehört auf jeden Fall schon mal mein Respekt. Ich fand das toll, dass ihr das gemacht habt. Das ist sicherlich nicht leicht gefallen, sich da auf eine Bühne zu stellen und so offen über diese Erfahrungen und auch über diese Verhaltensweisen zu sprechen. Das finde ich wirklich super. Ich muss sagen, also die ganze Atmosphäre und wie das alles abgelaufen ist, hat uns irgendwie schon beeindruckt. Das war sehr, sehr interessant. Aber ich finde, das Ganze lief auch erstaunlich entspannt ab. Ja, also Marc hat im Rahmen der Konferenz von vornherein angekündigt, dass es einen Bildreporter im Publikum gibt. Es war jemand vom WDR da. Es war klar, dass wir vom Podcast vor Ort sind, dass weitere Skeptiker mit im Saal sind. Wobei ich in dem kurzen Gespräch, was ich dann mit den Vampiren auch geführt habe, auch deutlich gemacht hat, dass das eigentlich gar kein wirklich skeptisches Thema ist. Also diese Sendung ist ja natürlich entstanden. Ihr habt immer wieder uns darauf hingewiesen, dass ihr gerne mal eine Folge über moderne Vampire haben wollen würdet. Und das ist jetzt natürlich ideal, dass wir auf dieser Konferenz sein konnten. Aber so ein urskeptisches Thema ist das eigentlich also nicht. Also da gab es jetzt nichts, was man irgendwie enthüllen musste, was man irgendwie entzaubern musste oder in sonst einer Hinsicht aufklären musste, sondern das ist einfach ein Phänomen, was man darstellen kann, was man beschreiben kann und was sicherlich interessant ist. Ja, was natürlich nicht der gängigen gesellschaftlichen Norm entspricht, auch das muss man nochmal sagen. Und ihr könnt euch das sicherlich gut vorstellen mit einem Treffen von Gothics. Also das ist schon so gewesen, dass die modernen Vampire, die dort vor Ort waren, wenn zumindest rein optisch, ich weiß gar nicht, ich habe die Frage nicht gestellt, ob sie sich inhaltlich dann auch nochmal sehr abgrenzen von den Gothics, aber so rein optisch natürlich dieser Subkultur dann erstmal zuzuordnen werden. Also wenn ihr Gothics auf der Straße sehen würdet, könntet ihr nicht unterscheiden, ob das ein Vampir oder in Anführungsstrichen normaler Goth ist, der euch begegnet. Was vielleicht noch beschreibenswert ist, ist so eine Vorstellung der Vampire, die sie selber haben, von ihrer Selbstwirksamkeit. Sie behaupten von sich selber, ohne dass wir das jetzt natürlich, da kommen wir in so einen skeptischen Bereich hinein, das müsste man überprüfen. Sie sagen, sie würden immer das erreichen, was sie erreichen wollen. Der Psychologe in mir sagt, das ist eine Selbstwirksamkeitshypothese, die man verstärkend auf sich selber anwendet. Wenn es danach geht, ich habe auch vor einem Jahr gesagt, wir machen jetzt einen Podcast und damit werden wir ganz furchtbar erfolgreich. Das hat jetzt erstmal in Ansätzen schon ganz gut funktioniert. Und das ist dann eben eine Sache, die man so im Raum stehen lassen muss. Und über eine andere Fähigkeit, nämlich so, dass Vampire relativ unauffällig sich einem nähern können. Das habe ich jetzt nicht erfahren im Rahmen der Konferenz. Das hat aber auch keiner gemacht. Also insofern kann ich das gar nicht beschreiben. Also stünde jetzt Aussage gegen Aussage. Sie würden sagen, wir haben das nicht mal versucht und für nötig gehalten. Du würdest sagen, das ist nicht passiert. Man weiß es nicht. Ne? Ja. Was wir vielleicht noch kurz machen sollten, ist zu beschreiben, was für, ich will jetzt nicht Rollen sagen, denn es sind nicht wirklich Rollen, sondern mehr so eine Lebensart, was da an Personen überhaupt auftaucht in so einer Gruppierung. Und das war das ganz Interessante auch. Es waren eben nicht nur Vampire auf der Bühne, die dann beschrieben haben, wie sie eben dieses Bluttrinken auch in ihren Alltag integriert haben, sondern sie haben beschrieben, dass sie grundsätzlich nur das Blut von Menschen trinken, die sie gut kennen und sich zur Verfügung stellen, tun bestimmte Personen, die Donor Owners und die tun eben auch nichts anderes. Das heißt, das sind diejenigen, die eben freiwillig ihr Blut geben, damit die Vampire es trinken können. Genau, und das geschieht dann eben in Einvernehmlichkeit, genau. In gegenseitiger. Mhm. Nach Absprache und in einem sehr festgelegten, überschaubaren und sicheren Rahmen. Ganz genau. Wir sagen das jetzt auch nochmal, weil wir darum gebeten worden sind, das zu sagen. Mhm. Und ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass das jemand glauben kann. Aber die modernen Vampire ernähren sich nicht ausschließlich vom Blut, genau. Sondern die essen auch ganz normal, essen und trinken, wie jeder andere auch, nehmen also Nahrung zu sich und haben einfach nur... Einer hat das sehr schön beschrieben, hat gesagt, es gibt das Essen, es gibt das Trinken und es gibt eben diese dritte Art von Ernährung und das ist dann eben das Blut. Hat er da von Ernährung gesprochen? Ja, also ob er den Begriff benutzt hat, weiß ich jetzt nicht, aber von stofflicher Aufnahme oder Bedürfnis. Bedürfnis, ne? Das ist genau. So ein Bedürfnis nach Nahrung, das Bedürfnis nach Trinken und bei den Vampiren eben das Bedürfnis nach Blut. Genau. Die Mengen, wie gesagt, sehr, sehr klein, die da genommen werden. Es gibt definitiv keine Blutbars, zumindest konnte dort keiner davon berichten, dass sowas jemals erlebt worden ist. Also sprich, eine Diskothek mit einer Geheimtür und durch die Geheimtür tippt man durch. So dann wie man sich das vielleicht irgendwie bei Blade vorstellt. Genau, gibt es noch eine Kneipe, wo dann irgendwie Blut aufgetischt wird. Also das konnte keiner bestätigen und das würde auch dem widersprechen, was Alexa vorhin gesagt hat, nämlich, dass es zwischen den Donoren und den Vampiren immer eine Absprache auch gibt und was ja auch ein bisschen entmystifizierend so auf mich gewirkt hat und was einfach dann auch wiederum erschreckend normal ist, ist die Tatsache, dass die Donoren dann eben auch ein Blutbild machen lassen und da wird auf Hepatitis geprüft und auf HIV geprüft. Also das ist jetzt nicht so, dass die da irgendwelche Leute sich von der Straße holen und sagen, komm, gib mir mal gerade dein Blut oder so. Also das war alles so erschreckend normal und für mich jedenfalls. Und vielleicht haben Alex und ich auch schon so viel uns angelesen an Dingen und so viele Dinge vielleicht auch jetzt schon erlebt, dass uns jetzt dieser reine Aspekt, dass man das Blut von jemand anderem trinkt, vielleicht gar nicht mehr so geschockt hat. Da mag es jetzt Leute geben, die sagen, boah, das ist pervers, das ist krank, das ist abnorm, das... kann ich so gar nicht, so eine Emotion würde das nicht bei mir wecken. Es ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich dieses Bedürfnis nicht habe. Aber wenn das erwachsene Menschen untereinander tun und das sozusagen das einzige abnormale Verhalten dann ist, was sie an den Tag legen, dann sage ich, okay, sollen sie es tun. Und was ich gerne noch erwähnen würde, das wird auch hinterher in einem der Interviews noch ein bisschen detaillierter dargestellt, das sind Personen, die wirklich sehr reflektiert sind und auch die sehr ihre eigene Situation und ihre eigenen Bedürfnisse reflektieren. Das ist wirklich etwas, was ich auch mitgenommen habe durch die Äußerungen, die dort auf der Bühne geschahen, wirklich in der Öffentlichkeit. Die sind sich ihrer Situation, ihrer Bedürfnisse und ihrer Lebensweise sehr bewusst und denken auch sehr viel darüber nach und hinterfragen das auch ein Stück weit sehr kritisch. Mhm. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Ja, also es sind einfach keine Irren, die sind sich sehr bewusst, dass ihr Verhalten eben nicht der gängigen Gesellschaftsform entspricht. Und das ist auch der Grund, warum sie im Verborgenen, also sprich nicht sich nicht irgendwie der Bild-Zeitung dann unbedingt so öffnen wollen und denen dann mal einen Bericht geben, weil da relativ klar wäre, obwohl man weiß da schon, was dann daraus werden würde. Also so klar sind die dann einfach und der Grund, warum wir uns da nicht mehr unter das Volk gemischt haben, hinterher bei der Party war dann letztendlich die Tatsache, dass wir so keine Fragen hatten. Die einzigen Fragen, die ich gehabt hätte, wären sicherlich auf einer persönlichen Ebene gewesen und noch mehr auf die Lebensumstände einzugehen. Und ich hatte so für mich den Eindruck, dass dadurch, dass wir ja auch als Podcaster und Skeptiker sozusagen bekannt gemacht worden sind, wir da wahrscheinlich keine Antworten bekommen hätte, weil nicht klar gewesen wäre, was wir mit diesen Informationen machen. Also insofern... Und dann habe ich gedacht, komm, stör nicht die Party, lass die Leute mal unter sich sein. Und habe mir das Treiben so angeschaut. Genau, und wir haben ein bisschen die Atmosphäre auch auf uns wirken lassen und das war wirklich ein toller Abend. Ja, war ein ganz entspannter Abend da auf der Dachterrasse und das war eigentlich dann letztendlich eine sehr entspannte Party von Leuten, die sich getroffen haben, unterhalten haben. So viel vielleicht mal zu unseren Eindrücken des Events. Wir haben dann im Rahmen der Konferenz tatsächlich kurz die Gelegenheit gehabt, Marc vors Mikro zu kriegen, worüber wir sehr froh waren. Er war da so ein bisschen als Integrationsoffizier mächtig beschäftigt, ja, hatte auch so ein paar Pressevertreter, die er da befrieden musste und hat sich dann doch dankenswerterweise Zeit genommen. Ja, vielen Dank, für das Interview. Und dann würden wir jetzt vielleicht erstmal ganz kurz die O-Töne von Marc mal einspielen. Marc, wir machen, Lydia ist ja erkrankt und kann Leute heute nicht hier sein, mit der machen wir morgen noch ein Skype-Interview. Mit der machen wir die ganze Theorie, ganze Psychologie, alles, was es so... Good, I like. Ne? Ja, because genau. I like real, I don't like theory. Genau. Was hat dich dazu bewegt, Marc, als Skeptiker, so einen Kongress hier ins Leben zu rufen? Du bist ein sehr wissenschaftlicher Mensch. Wir haben gelernt, dass das alles eigentlich gar nicht so sehr mit Wissenschaft zu tun hat. Aber was bewegt dich persönlich, so einen Vampir-Kongress zu organisieren? Ja, mich bewegt, dass natürlich jeder Skeptizismus beruht ja darauf, dass man sich erstmal über Dinge fragt, die seltsam sind. Also wenn ich einfach nur sage, gibt's alles nicht, dann brauche ich kein Skeptiker sein. Dann ist langweilig. Dann sage ich, gibt's nicht, Fresse halten, Wiedersehen. So, wenn ich mich aber für irgendwas interessiere, dann nehme ich ja in Kauf, und das ist eben auch wissenschaftlich, dass ich sage, gut, vielleicht gibt's ja eine Erklärung, die ich nicht erwarte, oder eine Erklärung, die ich durch eine Prüfung anders lerne. Und hier, ich meine, heute haben wir zum Beispiel gelernt, ich meine, es waren ja extrem krasse Aussagen, die wie selbstverständlich auf der Bühne getätigt wurden. Also ich weiß nicht, das habt ihr ja sicher gehört, dass einer der Vampire da von Menschen und sie unterschieden hat, nicht wahr? Genau. Und vorbei kommt gerade die S-Bahn. Ist aber sehr kurz. Das in großer Selbstverständlichkeit und auch großer Entspanntheit für alle, auch fürs Publikum. Am Anfang auch noch ein bisschen Spannung und so. Und das ist mal ein Beispiel dafür. Und so kann man eben skeptisch arbeiten. Das mache ich ja auch für die Zeitschrift Der Skeptiker immer so. Machen ja im bunten Teil sozusagen auch öfter machen. Das muss so. Wir gehen einfach mal hin und gucken. Mhm. Und so sollte ja Naturwissenschaft sein, dass man kindlich erstmal hingeht und guckt und prüft und fertig. Und dann kann man später noch natürlich Theorien entwickeln. Zum Beispiel eine sehr interessante, die wir jetzt noch nicht gehört haben, was der Sebastian Bartuschek gemacht hat, der hier auch als Skeptiker vertreten ist hier gerade, dass er sich fragt, warum glauben manche Leute eher an etwas Merkwürdiges, Übersinnliches, Magisches als andere? Und ne, anstatt zu sagen, ach, alles bekloppt, geht man hin und fragt mal. Aber ich bin auf der Stufe darunter. Ich bin auf der Stufe, erzählt einfach mal. Ich hab noch gar nichts, was ich prüfe. Mhm. Ich habe noch überhaupt keine Idee. Also ich bin der mit den hochgekrempelten Ärmeln. Ich stehe hier auch gerade mit hochgekrempelten Ärmeln mit einem extrem hässlichen Outdoor-Hut. Das ist mein Job. Ich mache gerne die Feldarbeit, und das Nachdenken überlasse ich anderen. Okay. Und trotzdem, wie ist das, wenn du jetzt neben jemandem sitzt, der auf der Bühne solche Aussagen von sich gibt? Löst das irgendwas in dir aus? Wie stehst du selber dazu? Ja, Respekt, sympathisch. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es noch gesehen habt. Wir haben ja vorhin ein Foto, was nicht veröffentlicht werden darf, gemacht. Also ich verneige mich davor, lass Menschen zu sich selber stehen. Und solange sie damit nicht nerven, also solange sie nicht zum Beispiel sagen, die Partei muss man wählen, sonst ist man ein böser Mensch. Solange man sagt, ja, ich wähle von mir aus auch eine extreme Partei, die yogischen Flieger, aber ich erkläre gerne mal, warum. Und wenn du aber eine andere Partei wählst, können wir trotzdem ein Bier trinken und auch den ganzen Abend nicht über Politik reden. Das finde ich gut. Und genauso haben wir das heute hier gemacht. Wir haben gesagt, jeder kann seinen Standpunkt offen, ehrlich, ohne jeden Rückhalt. Wir haben über Sex geredet, wir haben über Blut geredet, wir haben über Kanülen, über Gesetze geredet, wir haben über Lebensstile, über Jugenderfahrung geredet. Also ich meine, das würde kein normaler Mensch machen. Mhm. Und da wir so lange zusammenarbeiten, alle, also wir ja jetzt auch, wir kennen uns jetzt ja auch schon, können wir einfach miteinander reden, und dann kann ja jeder sich selber sein Bild machen. Und das ist das, was das für mich persönlich bedeutet. Für mich bedeutet es, wenn man offen Dinge anspricht, kann man was lernen. Mhm. Das ist das darüber geordnete. Und so, dass das auf der Ebene, was man so sieht, so, oh, wie fühlt er sich dabei und ist das nicht gruselig oder wie bei den Leichen, ist das nicht ekelig oder so, das ist für mich gar nicht so interessant. Also das ist mir egal eigentlich. Also es geht mir eher darum, dass wir es hier geschafft haben. Das hat ja 10 Jahre gedauert. Also Nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie lange war die Vorlaufzeit? Ja, die Vorlaufzeit war 12 Jahre, so, ne? Also richtig. Ja, also das war schon viel Arbeit, und das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis wir die Vampire aus dem Schatten, bis ich die gesehen habe, muss ich sagen. Nicht bis sie rausgekommen sind, sondern bis ich sie gesehen habe. Und das ist eine Sache, die mir natürlich auch Spaß macht als Forscher. Ne? Als Forscher will man ja was am Rand oder im Verborgenen sehen, wie Mikroben oder Sterne oder was Psychologisches oder was Kulturwissenschaftliches, was Peter Mario Kreuter auch erklärt hat, ja, aus den Akten rausgraben. Mhm. Und das macht einfach Spaß. Deswegen sind wir ja alle ein bisschen kauzig und seltsam, weil wir eben den Dingen uns zuwenden und den verborgenen Dingen und den randständigen Dingen. Mhm. Eine letzte Frage vielleicht noch, Marc. Bei mir bleibt jetzt über, wenn ich hier weggehe, eine gewisse Entzauberung. So, also man hat, über mystische Vampire haben wir auch schon Sendungen gemacht, über Dracula-Bild brauchen wir jetzt ja alles nicht erörtern, kennen auch unsere Hörer. Aber es bleibt eigentlich über, das sind Leute, die quasi einen eigentlich minimalen Aspekt, der ja jetzt aber sehr, sehr wirksam ist, also eben das Blut trinken. Sie tun das in kleinen Mengen, auch das haben wir ja hier heute gelernt und nicht literweise. Also eigentlich ist das ja eine Lappalie und das sind halt Leute, die haben vielleicht, so, das werden wir mit Lydia arbeiten, vielleicht auch ein psychologisches Problem, was da drunter liegt, was dazu führt, dass sie das tun, was sie tun. Aber so ganz viel Mystik ist da gar nicht dran an der Angelegenheit. Oder wie siehst du das? Nee, das haben wir jetzt hier beim Kongress so gemacht, damit es schön entspannt ist. Also wir wollten das extra so machen, dass alle möglichst, also was wir komplett rausgelassen haben, auch für die Artikel im Skeptiker zum Beispiel oder für die Bücher, sind magische Vorstellungen, die da auch eine Rolle spielen. Auch bei jedem Menschen, ne? Also jeder Mensch hat irgendwelche, vom Schornsteinfeger und so weiter, schwarzen Katze natürlich. Aber das haben wir mal rausgelassen und der Zauber liegt für mich eher wirklich in diesen Momenten, wo sicher alle geschmunzelt haben und alle gesagt haben, komm, also das ist doch jetzt keine Superkraft oder das ist doch nichts Magisches oder Übersinnliches. Aber das ist nicht so. Also ich bin ja in der Platte aufgewachsen, so, und da war alles sehr normal, im positiven Sinne. Also was die Lydia vorhin meinte, ich hatte eine geschützte Kindheit und ich hatte Rückzugsräume und ich hatte genug zu essen und keine Vernachlässigung und so. Und alles war normal. Und da ist es schon so, dass man den Blick fürs Mystische, das kann der Bernd sicher auch bestätigen, den hat man da oft zum Beispiel in kirchlichen Sachen oder so, dass man dann in der Kirche das sieht und so. Aber das ist in Wirklichkeit ja eine Ablenkung, eine Einengung. So wie das Blut vielleicht für die Vampire, so ist so dieses ganze kirchliche barocke Brimborium dann für den normalen Menschen die Ablenkung. So, hier ist die Mystik, nicht woanders. Aber das stimmt nicht. Also wir haben jetzt sehr viel mit Magieren in letzter Zeit zu tun gehabt. Heute ist ja auch das Treffen für experimentelle Magie zum Beispiel. Und das ist super. Also auf einmal ist das so, dass jeder kennt das, der Blair Witch-Ast, vor dem man sich gruselt. Ja. Aber wenn man mit den Magiern mal arbeitet und die legen den Ast dahin und machen dann irgend so ein Ritual, dann ist das zwar immer noch so, dass man sagt so, naja, komm, aber man versteht auf einmal, was das seelisch oder sozial oder kulturell bewirkt. Und wie die Vampire auch gesagt haben, die sind sich ja auch nicht sicher, ob sie eine Erklärung für was haben. Aber sie sind sich darüber sicher, was sie möchten und was sie fühlen und so. Und die meisten Menschen sind ja davon entfremdet. Die meisten Menschen wissen ja nicht, was sie wollen oder fühlen, sondern orientieren sich dabei an anderen. Und so ist das Mystische, das liegt in Momenten. Das liegt in Momenten, wenn du mit denen zum Beispiel rumläufst und das wirklich so ist, wie die das schildern. Ich weiß, dass ihr alle, ich meine, jeder hat gelacht, aber das war genauso, wie er es erzählt hat. Es ist niemand reingekommen, es sind 100 Leute nicht reingekommen und die sind abgewiesen worden und sind reingekommen. Na, ist das mystisch oder nicht? In dem Moment schon, weil wir reden vom WGT, wo alle schwarz gekleidet sind, wo es merkwürdige Weine gibt, wo es merkwürdige Musik gibt, wo sowieso schon alles sehr merkwürdig ist, wo sich einmal im Jahr lauter merkwürdige Menschen treffen und dann ist so eine Kleinigkeit auf einmal eben so. Oder dieses Schleichen, das habt ihr heute auch nicht erlebt. Also es ist wirklich so, dass sie halt durch die Welt schleichen, weil sie als Kinder gelernt haben, unauffällig zu sein. Mhm. Und das äußert sich auch heute noch. Und das ist wirklich, das ist keine Superkraft im übersinnlichen Sinne, aber es ist schon sowas, wie das in X-Men zum Beispiel symbolisch dargestellt ist, dass es etwas ist, wo man sich fragt, möchte ich das haben oder nicht? Und das war das Zweite, was euch vielleicht aufgefallen ist, wie die Greta haben. Die haben sehr oft davon geredet, dass sie daran zu tragen haben. Ja, also sie haben nicht gesagt, dass sie das super finden oder so. Sie sind so, wie sie sind und müssen damit umgehen. Ja, genau. Und das hat schon viel Mystik. Ich meine, wir stehen hier, um das mal für die Hörerinnen und Hörer, also wir stehen hier in einem mit NATO-Draht ummantelten Hinterteil eines gefälschten Schlosses, was ein riesiges Schwert im Dach stecken hat, was also wirklich so wie 20 Meter groß ist und das ist aus Stahl und nicht aus Pappmaché. Und da fragt man sich ja auch, was ist denn jetzt hier wirklich und was ist nicht wirklich? Ja. Ist das wirklich ein Stahlschwert? Ja. Es ist aber kein echtes Schloss. Und ich finde den Moment, obwohl wir hier in so einem Schrotthaufen stehen, finde ich auch, also ich meine nicht das Schloss, sondern ich meine diesen Hinterhof, wo wir wegen der Ruhe jetzt hier sind, mit dem Stacheldraht, der Moment ist, ich meine, da geht jetzt die Sonne unter und hier ist ein alter Güterbahnhof und wir wissen, wie es im Ruhrgebiet ist und wir wissen, wer wir alle sind gegenseitig, den finde ich auch von mir aus magisch oder besonders. Zumindest besonders, genau. Ja, also und mehr, nicht mehr ist das, aber es ist auch nicht weniger. Mit diesem wunderbaren Schlusswort. Ja, das ist doch. Ich glaube, da können wir nicht mehr steigern. Marc, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast gleich noch 1000 Termine. Wir danken euch, Alles klar. Bis demnächst mal. Super. Bis demnächst bei der 5000. Sendung von Spätestens. Genau. Ciao. Ja, soweit der Master of Ceremony der Konferenz, Marc, der da sein Statement so abgibt. Und wie ihr schon gehört habt, hat Marcs Ehefrau, die Lydia, eine sehr ausführliche Theorie gebaut, eine psychologische Betrachtung dieses Phänomens der modernen Vampire. Und wir haben dann heute tatsächlich mit Lydia nochmal ein ganz ausführliches Interview über Skype gemacht, wo Lydia nochmal ihre ja, Theorie und schildert und nochmal einen ganz anderen Einblick genau, in den Vampir Hintergrund, wird. Wenn man so möchte, ja. Genau, und mit dem Interview lassen wir euch jetzt erstmal nochmal ein bisschen alleine und dann kriegt ihr nochmal so ein bisschen so einen psychologisch-theoretischen Überbau zum Thema und dann melden wir uns nach dem Interview nochmal zurück. Ja, an dieser Stelle dürfen wir jetzt die Ehefrau von Mark Benig begrüßen, Lydia. Wir haben ja gestern auf dem Kongress dich schon schmerzlich vermisst, Lydia. Du bist ein bisschen krank und musst das Bett hüten im Moment. Ja, genau. Bist aber trotzdem ganz tapfer, dich einem Interview mit uns zu stellen. Dafür schon mal herzlichen Dank. Und Lydia, vielleicht sagst du ganz kurz ein paar Worte noch zu deiner Person. Also Mark kennt, glaube ich, inzwischen wirklich jeder, auch von unseren Hörern. Aber vielleicht sagst du so zwei, drei Worte erstmal zu dir und deiner Person, insbesondere vielleicht, was du beruflich machst und warum wir jetzt gerade mit dir wegen Real Life Vampiren ein Interview machen wollen. Okay, also ich bin halt Diplompsychologin und zurzeit in der Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin und lebe davon, selbstständig zu sein, also selbstständige Psychologin. Und da arbeite ich mit sehr verschiedenen Gebieten. Also ich habe sowohl Patienten, die ich behandle im Rahmen dieser Ausbildung, dann arbeite ich auch noch ehrenamtlich in einer pädophilen Gruppe mit und arbeite mit Marc auch viel zusammen, indem wir zum Beispiel Fälle von ihm uns zusammen aus verschiedenen Perspektiven angucken. Also falls da eine psychologische Sicht sinnvoll ist, schaue ich mir die auch an. Und wir haben auch zusammen zwei Bücher geschrieben zu Vampiren, also auch mit anderen Autoren zusammen noch. Und noch ein weiteres Buch, das im Herbst rauskommt, über Kriminalfälle. Das heißt, wir versuchen unsere Arbeit da so ein bisschen zu kombinieren und er schaut sich halt das Ganze mehr so spurentechnisch sachlich an und ich schaue mir dann eher die psychischen Vorgänge an und so versuchen wir, obwohl wir beide selbstständig sind, viele Projekte zusammenzumachen, auch Vorträge zu halten, wenn es sich ergibt und solche Dinge. Wunderbar. Das ist ja auch also der Titel der heutigen Episode. Vampire unter uns, den hat Marc uns ja geliehen. Wir dürfen unsere Folge so nennen und die Bücher empfehlen wir euch auf alle Fälle, dass ihr euch die durchliest. Die werden im Forum auch verlinkt sein, sodass ihr die sofort bestellen könnt. Und wir haben die auch gelesen und können die nur empfehlen. Und das ist ja, Lydia, eigentlich auch der Grund, warum wir mit dir jetzt dieses Interview machen. Du hast in beiden Büchern, die ja zeitlich versetzt entstanden sind, ja einen psychologischen Erklärungsansatz versucht, muss man sagen. Mhm. Warum versucht, kannst du vielleicht gerade sagen, warum das noch nicht abgeschlossen sein kann. Herauszufinden, was das Besondere an ja, Real-Life-Vampiren ist. Genau, also ich wollte natürlich zuerst, als ich Real-Life-Vampire kennenlernte, auch in der Gothic-Subkultur, in der Marc und ich uns auch bewegen, habe ich mich natürlich als Psychologin gefragt, okay, was steckt dahinter? Welche Gründe hat ein Mensch, das zu tun, was er tut? Denn schließlich ist das so mein Hauptinteresse, privat und auch beruflich. Mhm. Und zunächst einmal dachte ich, okay, ich werde mal ganz ergebnisoffen einfach mit den Leuten reden und gucken, ob ich irgendwelche Gemeinsamkeiten in den Erzählungen finden kann. Und vielleicht kann ich da ja irgendetwas draus ableiten, eine logische Erklärung, warum manche Menschen sich dafür entscheiden, ab und zu Blut zu trinken. Und einige der Real-Life-Vampire haben mir dann Interviews gegeben. Einerseits haben wir die in Hamburg mal persönlich getroffen und ganz viel einfach mit denen geredet und vor allem die erzählen lassen aus ihrem Leben und wie die dazu kamen und wie die das jetzt sehen. Und anhand dieser Interviews und einer Studie, die AVA, die American Vampire Alliance, so nennen die sich, so eine Online-Gruppe herausgegeben hat, wo die auch eine Befragung gemacht haben und geguckt haben, haben die Vampire irgendwelche Probleme, wie sind deren Lebensgeschichten, also die hatten auch schon ein paar Daten und da habe ich diese Daten von unseren Interviews und den Daten dieser anderen Studie ein bisschen zusammengefasst und erstmal so ein paar Hypothesen gebildet. Und da sind mir halt ein paar Auffälligkeiten sozusagen ins Gesicht gesprungen, unter anderem, dass sowohl die Vampire, mit denen ich sprach, als auch viele von den Leuten aus dieser Online-Befragung berichteten irgendwann in ihrem Leben schon depressive Episoden, also mehr als nur, ich habe mal einen schlechten Tag, schon deutlich niedergestimmte depressive Episoden erlebt zu haben. Und viele hatten halt auch irgendwann in ihrem Leben so Schlafprobleme, körperliche Probleme, so Kopfschmerzen, immer wiederkehrende und Probleme mit Mitschülern, also auch schon als Kinder eher so Außenseiter, immer schon so ein bisschen anders gewesen. Und einige berichteten halt auch Und das waren, sagen wir mal, doch auffällig viele, dass es zu Hause jetzt nicht so super rund lief. Also das, es gab sowohl in der Online-Studie als auch bei meinen Befragungen doch auffällig viele Berichte von, sagen wir mal, die Eltern haben viel bestraft, körperlich misshandelt, auch sexueller Missbrauch in einigen Fällen oder halt waren einfach nicht wirklich da. Also oft so kaputte Familien, wo das Kind so auch emotional auf der Strecke bleibt, sage ich mal. Und Jetzt hake ich mal an der Stelle ein und bin mal ganz frech und sage, gut, das gibt es natürlich in, sagen wir mal, vielen Bereichen. Also erleben leider, sage ich mal an der Stelle, viele Menschen. Jetzt ist ja die Frage, was macht einen dann noch zum Vampir, ne? Genau, also ich gehe ja immer davon aus, auch weil ich ja auch therapeutisch tätig, ich bin auch in der Tagesklinik ein Jahr gearbeitet habe und mich auch nur viel damit beschäftige, wieso entwickeln manche Menschen zum Beispiel eine Störung, manche werden kriminell und bei anderen geht's, sage ich mal, gut. Und das ist ja immer nun ein Zusammenspiel von Anlage und Umwelt, wie wir Psychologen sagen. Das heißt, ist wie bei Rauchen, sage ich immer. Klar, Rauchen erhöht die Chance, dass man Lungenkrebs kriegt und trotzdem sagt jeder, aber unsere Nachbarin ist doch 90 geworden und die war Kettenraucherin. Also das heißt, man kann nicht immer sagen, wenn dies, dann das, sondern es gibt einfach nur Dinge, die die Chance erhöhen, dass man Probleme entwickelt. Und ich sag mal, vereinfacht ausgedrückt, umso schwieriger die Lebensumwelt eines Kindes war, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind irgendwelche Probleme in seinem späteren Leben entwickelt. Sei es jetzt Depressionen oder Angststörungen oder soziale Probleme, also mit anderen Menschen. Aber die Chance ist einfach größer. Und bei den Vampiren, da habe ich versucht, also eine Theorie zu bilden, die man nochmal anhand einer größeren Stichprobe, also einfach einer Untersuchung mit viel mehr Beteiligten, mal überprüfen müsste, wofür mir allerdings leider sowohl die Zeit als auch das Geld fehlt. Und meine Idee war, also die meisten von ihnen berichteten, dass Blut den Effekt hat, dass sie sich erst einmal, wenn sie Blut trinken, besser fühlen. Also irgendwie stärker, irgendwie in dem Moment besser als vorher, um es vereinfacht auszudrücken. Und es gab da einige, die hatten ein Aha-Erlebnis, manche haben auch kein Aha-Erlebnis. Aber so ein Aha-Erlebnis wäre, da war ein Teenager in einer Prügelei und während der Prügelei hat er dem anderen also ins Gesicht gehauen und da ist etwas Blut aus der Nase geflossen. Und er hatte also das fremde Blut plötzlich auf Hand. Und dann sah er das Blut und nahm es automatisch in den Mund und war so wie herausgerissen aus diesem vorherigen Gefühl. Also während einer Prügelei fühlt man sich ja schon irgendwie wütend, aber auch vielleicht verängstigt und in die Ecke gedrängt. Und plötzlich war die Konzentration voll bei dem Blut und die Situation war in dem Moment kurzzeitig egal. Oder also andere Situationen, von denen andere berichteten, dass sie einfach, wenn es ihnen schlecht ging und sie haben irgendwo Blut wahrgenommen, dann hat das Blut quasi die Konzentration gebannt und die anderen Gefühle sind kurzzeitig zurückgetreten hinter dieser starken Wahrnehmung, das Blut zu sehen, vielleicht zu riechen und zu schmecken. Und es kann gute Gründe dafür geben, warum gerade Blut und nicht, sagen wir mal, Vanillepudding so einen Effekt haben kann. Denn ich habe dann ein bisschen mich auch beschäftigt mit Traumastörungen, also Menschen, die in der Kindheit, sagen wir mal, entweder sehr lange ungünstige Lebensumstände hatten oder zwischendurch sehr krasse, wie ein sexueller Missbrauch oder starker körperlicher Missbrauch, Misshandlung. Und es gibt Studien, die schon zeigen, dass es eine Tendenz bei solchen Menschen geben kann, im Gehirn Reize, die entweder eher positiv oder eher negativ oder eher neutral sind, anders zu verarbeiten als bei Menschen, die, sagen wir mal, eine günstigere Lebensumwelt hatten. Und also es gab eine recht aktuelle Doktorarbeit von 2010, wo man auch damals, die Stichprobe waren Borderliner, also auch sehr traumatisierte Menschen, die auch viele Probleme in ihrem späteren Leben entwickeln, in Kernspintomographen geschoben hat. Wenn man Kannst du an der Stelle vielleicht für unsere Hörer nochmal ganz kurz umreißen, was das Besondere an der Borderline-Störung ist? Also da genau. wissen viele Leute, dass ein Borderliner derjenige oder diejenige ist, die sich selber verletzt, Ja. Messer oder so. Vielleicht sagst du da ein, zwei Worte, bevor du weitermachst, was genau Borderline-Störung ausmacht. Stimmt. Also es ist im Kern eine Störungen in vielen Bereichen und das ist das Schlimme daran. Also einerseits anderen Menschen zu vertrauen oder sich auf andere Menschen zu verlassen. Also Borderline haben oft ganz viel Angst, verlassen zu werden und klammern sich sehr stark an andere, haben aber auch die Tendenz, sehr schnell zu denken, andere wollen mir schaden. Das kommt oft daher, dass die zum Beispiel missbraucht wurden oder andere unangenehme Erlebnisse hatten als Kinder. Aber die haben auch ganz starke Probleme, ihre Gefühle zu regulieren. Das heißt, ich sag mal, ein relativ psychisch stabiler Mensch, der verlassen wird, der ist sicherlich auch traurig und unausgeglichen und der könnte dann vielleicht die Freundin anrufen und sich mit 10 Tafeln Schokolade ein bisschen Sex in the City reinziehen, bei Liebeskummer oder so. Und ja. Das würde regulieren der Gefühle in dem Moment bei manchen Menschen ausreichen. Und bei anderen reicht das halt zum Beispiel nicht aus. Und bei Borderline ist das so, dass die Gefühle sehr schnell angehen, sehr negative Gefühle, und sehr sehr stark sind, viel stärker und länger anhalten als bei anderen Menschen, die das nicht haben. Und das ist natürlich blöd und deswegen neigen diese Menschen dazu, und das ist halt schon lange beobachtet worden, sich Methoden zu suchen, mit diesen sehr negativen Gefühlen umzugehen, die für sie und ihre Umwelt nicht besonders gut sind. Zum Beispiel halt sich zu ritzen oder auch sehr viel zu essen und dann zu erbrechen oder Risikoverhalten, sagen wir mal, auf Brücken balancieren oder zu schnell Auto fahren. Also irgendwelche Dinge, die ihnen auf jeden Fall schaden könnten. Und es stellte sich halt die Frage, warum benutzen diese Menschen eher negative Sachen? Also sehr oft auch wirklich Selbstverletzung, was sehr weh tut und auch sehr unangenehm aussieht. Und deswegen hat man diese Studie gemacht und gesehen, dass sagen wir mal, negative Reize, sowas wie Schmerz oder eine Wunde und Blut, dass die bei diesen Menschen, sagen wir mal, im Gehirn schneller aktiviert werden und eine stärkere Reaktion auslösen als jetzt ein eher positiver Reiz, wie jetzt ein Bambi-Kuscheltier oder halt ein Pudding. Mhm. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber ja, nee, klar. Mhm. Das heißt, es gäbe zumindest auch auf der Hirnebene eine logische Erklärung dafür, warum die Leute sich dann eher einen negativen Reiz suchen, um irgendwas an ihren Gefühlen zu verändern, weil das Gefühl, in dem sie stecken, gerade unangenehm ist. Und meine Überlegung war, dass diese paar Berichte, die ich hatte, wie die Real-Life-Vampire, also einige der Real-Life-Vampire, nicht alle, muss ich dazu sagen, wie die dazu kamen, sich überhaupt mit Blut auseinanderzusetzen und dem Beachtung zu schenken, waren halt Situationen, wo die sich nicht so gut fühlten und wo halt das Blut sie kurz rausgerissen hat. Und ich habe dann überlegt. Darf ich einmal ganz kurz zwischenfragen? Die Befragten, das heißt die Real-Lifer, die, mit denen du gesprochen hast, wie alt waren die zu dem Zeitpunkt des Gesprächs? Und wann haben die in der Mehrzahl berichtet, haben sie das erkannt und mit diesem Verhalten angefangen? Genau, also die sind recht jung. Also ich sag mal irgendwo zwischen 27, 28 oder so würde ich jetzt schätzen. Ich weiß jetzt nicht mehr alle Altersangaben, aber so ungefähr in diesem Altersbereich. Und diese Erlebnisse und das Interesse für Blut fing meistens schon in der frühen Jugendzeit an. Also echt so mit 12, 13, 14, 15. Mhm. Also deutlich in dieser Zeit. Mhm. Und ich vermute, dass das kein Zufall ist, denn in dieser Zeit, also gerade in der Pubertät, das ist für alle Menschen eine schwierige Zeit und für Menschen, die vielleicht gefühlsmäßig noch etwas belasteter sind als andere, ist das besonders kompliziert. Und das wäre genau die Zeit, in der dann so starke negative Gefühle oder depressive Phasen länger das erste Mal auftreten können und wo so ein sagen wir mal, in einer Schlägerei verwickelt wird oder irgendeine andere Situation erlebt. Ich hatte zum Beispiel eine Interviewpartnerin, die hat es mit, als sie 8 oder 9 war, ihr Aha-Erlebnis. Aha. Da hat sich ein Spielkamerad verletzt. Sie hatte große Angst, dass es Ärger geben würde, weil das Elternhaus auch sehr schwierig war. Und als er dann geblutet hat und sie einfach wollte, dass er nicht mehr blutet, damit sie keinen Ärger bekommen, hat sie dieses Erlebnis gehabt, dass als sie dann über die Wunde geleckt hat, weil sie irgendwo in einem Film oder so gesehen hat, dass wenn man halt das Blut stillen will, dann muss man halt den Mund drauf tun. Und dann hat sie auch dieses Aha-Erlebnis gehabt, dass das plötzlich diese Situation erträglicher gemacht hat. Mhm. Okay. Also auf jeden Fall habe ich noch nie mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, mein Aha-Erlebnis hatte ich mit 30. Da scheint es also schon eine Tendenz zu geben, in dieser eher schwierigen Jugendzeit oder auch schon in der Kindheit, wenn schwierige Gefühlszustände auftraten, diese Erlebnisse zu haben. Ja, jetzt hatten wir uns natürlich die Bücher angeschaut und was du dort auch deutlich gemacht hast, ist, dass viele von diesen Real-Lifern einfach auch dieses Verhalten gelernt haben zu akzeptieren und auch in den Alltag einzubauen. Ne? Also wenn man jetzt als Unbeteiligter das erstmal hört, dann denkt man, dass das natürlich ein Verhalten ist, was das ganze Leben völlig durcheinander wirft und das ist vielleicht auch so, aber gibt es dann vielleicht doch eben irgendwann den Punkt, wo man sagt, okay, ich bin halt anders als die anderen, aber ich schaffe es trotzdem irgendwie, mein Leben einigermaßen und vielleicht auch dadurch im Griff zu haben? Genau, also ich fand eigentlich die Entwicklung der Leute, wie die von dem ersten Mal, wo sie bemerkt haben, oh, also irgendwie zieht Blut mich an und interessiert mich und lenkt meine Aufmerksamkeit auf sich sozusagen, zu dem, ich bin ein Vampir und ich definiere mich so. Das ist tatsächlich so ein gewisser Selbstfindungsprozess, sage ich mal, bei vielen gewesen. Und ich habe mir das verkürzt so erklärt, ein Jugendlicher mit so schwierigen, sagen wir mal, Gefühlszuständen, woher auch immer die kommen, vielleicht auch, weil er etwas schwierigere Lebensumstände hatte als früher, kommt halt in eine Situation, wo das Blut ihm einmal hilft, aus einer gefühlsmäßig unangenehmen Lage rauszukommen, zum Beispiel. Menschen haben die Tendenz, was ihnen hilft, zu wiederholen. Logisch. Das heißt, hat ein Jugendlicher oder ein Kind, sagen wir mal, diese Erfahrung gemacht, oh, Blut hat mir in einer wirklich unangenehmen Situation geholfen und ich habe mich besser gefühlt, dann wird er auch in Zukunft seine Aufmerksamkeit dahin richten. Und wenn er diese Erfahrung in den nächsten Situationen wieder macht, dass er meint, oh, wenn ich mir Blut anschaue oder dran rieche oder dran lecke, fühle ich mich besser, als wenn ich vorher irgendwie angespannt war oder traurig oder mich leer fühlte, dann wird er halt immer wieder das suchen und wird aber früher oder später sich auch fragen, wieso geht's mir denn besser durch Blut? Ich meine, die anderen Leute, die ich kenne, die machen das ja nicht, scheinbar. Und es ist auch wichtig zu sagen, bei den Real-Life-Vampiren, die sind nicht Borderliner, zumindest die allermeisten, die ich getroffen habe, scheinen das nicht zu sein. Und die neigen auch, also die meisten von denen neigen nicht zu Selbstverletzung. Und das heißt, offenbar brauchen die nicht einen so krassen negativen Reiz, um ihre Gefühle, sagen wir mal, zu verbessern, sondern das Lecken an Blut von einem Spender, wie die es nennen, das über eine Kanüle abgeführt wird, also auch ohne Schmerzzufügung, da bestehen die auch drauf, dass das nicht wehtun soll und auch nicht irgendwie unsteril sein soll, also durchaus noch mit einem Vernunftsansatz. Der Anblick und der Geschmack reicht scheinbar aus. Also das ist nochmal was anderes als jetzt bei sehr krassen, sagen wir mal, Emotionsregulationsstörungen wie Borderline. Aber auf jeden Fall denkt sich natürlich der betroffene Jugendliche, wieso tut mir Blut gut? Ganz einfach. Warum ist das bei mir anders als bei anderen? Und wenn er sich dann natürlich beschäftigt mit dem Thema Blut, wer trinkt Blut? Naja, Vampire. Okay, Vampire gibt es nicht. Und ich kann auch in der Sonne rumlaufen. Aber dann, wenn die sich mit dem Thema Vampire beschäftigen, werden die feststellen, naja, Vampire sind oft ja auch melancholisch. Haben auch so eine, sagen wir mal, ein bisschen traurige und vielleicht auch mal die Welt ein bisschen auch in ihren dunklen Seiten wahrnehmende Ader. Und auch da können die sich natürlich schnell mit identifizieren, zu sagen, naja, Vampire haben auch andere Eigenschaften. Die gehen halt mit so einer gewissen Düsternis, in der die leben, um und haben trotzdem so eine Stärke und so eine Ruhe und so eine Macht. Das, was man mit so einem Vampirmotiv halt klassischerweise verbindet. Und das ist natürlich dann auch sehr gut fürs Selbstwertgefühl zu sagen, naja, vielleicht bin ich ja tatsächlich die menschliche Version von einem Vampir. Also die Betroffenen sind nicht so, dass die sagen, ich fliege nachts durch die Gegend und zerfalle zu Staub. Nein, nein, nein. Also die haben keine so Wahnvorstellung. Nein, nein. Die sagen nur, ich merke, mir tut Blut gut. Ich merke, dass ich eher so ein ruhiger Mensch bin, der halt die vielleicht auch traurige Seiten des Lebens mehr wahrnimmt als andere. Aber vielleicht habe ich auch andere Eigenschaften vom Vampir. Und dann sagen die sich, na gut, ich kann, viele sagen das, mich sehr gut anschleichen, ohne dass es einer merkt. Klar, wenn ich als Kind, sage ich mal, ein Außenseiter war, wenn meine Lebensumwelt nicht so super nett war, dann war es sicherlich auch eine Strategie, vielleicht auch unbewusst zu lernen, sich eher ein bisschen im Hintergrund zu halten. Aber diese Eigenschaft, die kann man dann natürlich, wenn man darüber nachdenkt, bin ich ein Vampir oder nicht, für sich nutzen, um zu sagen, okay, ich kann mich ein bisschen anschleichen wie ein Vampir, ich kann auch diese Ruhe haben. Und umso mehr die sich damit beschäftigen, umso mehr Eigenschaften, also positive Eigenschaften von der Figur Vampir können die finden, die ihnen auch in ihrem Selbstwertgefühl gut tun. Also etwas Besonderes sein, und das hat plötzlich einen Sinn. Also ich bin nicht einfach, sagen wir mal, der kaputte Jugendliche. Nein, ich bin eigentlich etwas ganz Besonderes und irgendwie auch was Wertvolles. Ich meine, und das, was ich fühle, passt ins Bild sozusagen. Ne? Genau, und sich, sagen wir mal, darum herum ein Selbstbild zu stricken, das dann etwas positiver ist als das, was vorher da war, ist ja auf jeden Fall erstmal gut für die Person. Die fühlt sich dann besser. Und auch andere zu treffen, zu sagen, oh, es gibt im Internet auch andere, die haben auch ähnliche Eigenschaften wie ich, die haben vielleicht auch ähnliche Lebensgeschichten und die kennen halt meine Gefühlswelten, denen geht's ähnlich. Auf einmal bin ich auch nicht mehr allein. Also das hat sehr, sehr viele positive Effekte, die so zusammenkommen. Das kann man nicht mit einer Erklärung sozusagen erklären, sondern viele Gründe führen dazu, dass es am Ende für diesen Menschen angenehm und sinnvoll ist, sich selbst als Vampir zu definieren. Ja, ja. Das nennt man ja in der Psychologie dann eine Coping-Strategie, ne? Genau. Also, wenn man mit seinen Lebensumständen sich einen Weg sucht, mit etwas umzugehen, spricht man in der Psychologie von einer Coping-Strategie. Aber ich glaube, du wolltest gerade was sagen. Ja, einen Aspekt, den ich super spannend finde und auch der gestern auch im Interview mit einem Real-Lifer anklang, ist dieser Topos vom von Kontrolle und Kontrollverlust. Also wenn man sich so die gängigen Vampir-Bilder anschaut in Literatur und im Film, dann hast du immer irgendwo die Gefahr, dass da ein Kontrollverlust stattfindet. Wohingegen jetzt die Real-Lifer im Interview gesagt haben, das, was wir machen, ist wirklich punktuell kontrolliert in einem gesicherten Umfeld und findet also wirklich in einem Rahmen statt, der als sicher gelten kann. Und einer von ihnen sagte dann, das Erste, was man lernen muss, wenn man dieses Verhalten an den Tag legt, ist eben die Kontrolle zu behalten. Ist das wirklich ein so schwieriger Prozess, das zu lernen? Ist da wirklich so eine große Gefahr, dass das auch eine Rolle spielt? Oder kriegt man das wirklich von Anfang an mit, eben da die Kontrolle zu behalten? Also diese Real-Lifer, die in dieser Gruppe zusammenkommen, mit denen wir halt geredet haben, sagen alle, dass sie niemals das Gefühl hatten, sie könnten die Kontrolle verlieren und jetzt jemanden anspringen oder so. Also sie sagen auch, ab und zu verirrt sich mal jemand in so ein Internetforum, der solche Geschichten erzählt. Die sind da aber auch sehr streng und sagen dann also, wend dich mal vielleicht irgendwo an einen Therapeuten, weil dir geht's nicht gut und mit dieser Einstellung bist du hier auch nicht richtig. Also die grenzen sich auch ab von Menschen mit schwereren Störungen, die jetzt sagen, oh, ich bin ein Vampir und ich kann irgendwie mit Psi-Kräften Dinge bewegen oder sowas. Oder also da, wo es psychotisch wird, wie der Psychologe sagen würde, also wo man das nicht mehr mit der Realität vereinbaren kann, da grenzen sie sich auch von ab. Das heißt, die sagen, das, was wir machen, ist kontrolliert und wir sehnen uns zwar danach, sagen wir mal, ab und zu Blut zu uns zu nehmen mit einem Partner, den wir auch mögen. Das ist denen übrigens auch sehr wichtig. Das Ganze hat auch eine Beziehungskomponente. Also wenn ich etwas so Intimes mache, dann möchte ich das nicht mit irgendwem machen, sondern mit jemandem, mit dem man vorher geredet hat und dem es dabei auch gut geht. Das heißt, da spielen halt sehr viele Ebenen eine Rolle. Also man könnte noch mehrere Bücher darüber schreiben, was da alles sozusagen mit reinspielt. Aber auf jeden Fall sagen die alle, in unserer Gruppe gibt es keinen, der sagt, ich flippe aus, wenn ich jetzt 2 Jahre kein Blut trinke und ich kann mich nicht beherrschen. Ganz bestimmt nicht. Also die haben durchaus noch viele andere Strategien, mit Anspannung oder unangenehmen Gefühlen umzugehen, sodass sie jetzt nicht einen Zwang verspüren. Wenn ich das nicht tue, dann drehe ich durch oder sterbe oder so. Ganz bestimmt nicht. Wobei sie schon, das muss man an der Stelle vielleicht sagen, ja davon sprechen, dass es ihnen dann doch sehr schlecht geht, also dass das in eine Depression münden kann. Es gab also einen Ja. Relifer, der in der Konferenz berichtet hat, dass er das dann versucht hat, ja, normal zu werden oder um es salopp zu formulieren, so wie mit dem Rauchen aufzuhören. Ich lasse das jetzt bleiben. Und was dann bei ihm, so hat er es gesagt, ich weiß natürlich nicht, ob es dann sauber diagnostiziert wurde, zu einer Depression geführt hat. Und was dann dazu geführt hat, dass er letztendlich dann doch wieder dazu übergegangen ist, eben gelegentlich Blut zu sich zu nehmen. Genau, also ich muss sagen, das ist auch ein Extremfall, denn ich kenne auch viele dort, wo ich dann gefragt habe, wie oft trinkst du denn jetzt wirklich Blut? Und ich habe tatsächlich auch Leute getroffen, die gesagt haben, ja, das letzte Mal ist 2 Jahre her oder sogar, ich möchte es gerne tun, aber ich habe es noch nie gemacht. Oder es ist also, Okay. das heißt, einige, die ich getroffen habe, haben es sozusagen scheinbar im Griff und haben zwar den Wunsch, tun es aber nicht. Aber bei genau Menschen, die das so, wie ihr gerade geschildert habt, erleben, würde ich auch sagen, denen ist vielleicht auch nicht bewusst, welche anderen Strategien es gäbe. Ich sag mal, als Psychologe würde man sagen, es gibt Trainings, wo man Leuten beibringt, wenn sie negative Strategien haben, um ihre Gefühle zu regulieren, halt Selbstverletzung oder ähnliches. Jetzt bei den Borderlinern, dann würde man mit denen gucken, was kann ich stattdessen tun? Da jetzt aber der ein oder andere Betroffene vielleicht sich auf das Blut fixiert und denkt, okay, das hat mir gut getan, aber ich weiß halt nicht, was mir sonst gut tun würde. Also ich habe bisher noch, die sagen dann vielleicht, ich habe bisher noch nichts gefunden, was mir genauso gut tun würde. Da könnte man dann therapeutisch ansetzen, zu sagen, okay, wenn du es wirklich nicht mehr machen willst, dann können wir uns mal angucken, welche anderen Strategien es gibt, seine Gefühle zu regulieren, die von dem Blut unabhängig sind. Da könnte man dann ja auch das, was ich gerade erklärt habe, drüber reden. Wo kommt's her? Wofür dient es bei dir jetzt? In welchen Situationen brauchst du das? Und welche Alternativen gäbe es? Also da, wo es den Menschen wirklich belastet und wo der sagt, ich möchte es nicht mehr haben, da müsste man auch therapeutisch mitarbeiten. Jetzt stelle ich mit dir mal eine ganz gemeine Frage. Da habe ich gestern Abend nämlich den ganzen Abend drüber nachgedacht. Würdest du sagen, dass eine wie auch immer geartete, vielleicht auch Kombination von psychischen Erkrankungen zum Vampirismus führt? Oder ist unter Umständen Vampirismus eine psychologische, eine psychopathologische Erkrankung? Also, ich kann das wahrscheinlich gar nicht wirklich beantworten, weil ich wirklich gerne mal eine Studie dazu machen würde. Und solange man Gemeine keine, Frage es ist deswegen. einfach so, solange man keine Daten hat, muss man spekulieren. Und Ja. ich finde Spekulieren hier falsch. Ja. Aber mein erster Eindruck, der aber leider halt absolut nicht belegt ist, ist der, dass alle möglichen, sagen wir mal, psychischen Schwierigkeiten, vielleicht aber auch bei einigen Leuten gar nicht, dass es noch gar nicht pathologisch ist, sondern dass die das schon sozusagen, bevor eine Depression ausbricht, als etwas finden, was denen gut tut. Mit solchen habe ich auch geredet. Das wäre nochmal eine Studie für sich, muss ich dazu sagen. Dass also viele Wege, also viele Ursprünge dazu führen, dass jemand diese Aha-Erlebnisse hat und von den Aha-Erlebnissen dann diesen Weg geht, den ich vorhin versucht habe, so grob zu skizzieren. Ich denke nicht, dass es eine Störung ist oder sagen wir mal ein typischer Weg, denn dafür sind dann doch auch die Lebensgeschichten zu unterschiedlich. Und ich habe an eine Störung gedacht, die von der ich denke, sie könnte bei einer Mehrzahl oder einer größeren Untergruppe von diesen Menschen in der Subkultur eventuell bestehen. Und das Ganze wäre eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Allerdings, diese Studie, Quatsch, also diese Diagnose, die ist bisher noch nicht so super gut, sagen wir mal, abgesichert. Ja. Und die Symptome, die darunter fallen, sind sehr, sehr unterschiedlich und im Einzelfall, also es können 5 Einzelfälle mit sehr unterschiedlichen Symptomen diese Diagnose kriegen, vereinfacht ausgedrückt. Das heißt, das wäre das, wo ich noch am ehesten gesagt habe, okay, vieles, vieles von dem, was einige dieser Interviewpartner mir gesagt haben, lässt sich vereinbaren mit dem, was diese Diagnose so aussagt. Halt verschiedene Probleme mit den Gefühlen umzugehen. Wut, Suizidalität oder bestimmte Zustände von die Realität anders wahrnehmen, als sie ist, aber nur vorübergehend, also jetzt nicht wie bei einer Schizophrenie. Also das nennt man Depersonalisation der Realisation oder Dissoziation. Das heißt, einige Sachen, die diese komplexe posttraumatische Belastungsstörung beschreibt, sind mir aufgefallen bei den Leuten, mit denen ich sprach. Aber ich kann da keine Diagnose stellen, weil die Daten einfach noch zu klein sind. Also die Stichprobe, ich hatte vielleicht insgesamt 10 Interviewpartner und das ist natürlich nicht haltbar wissenschaftlich. Das bedeutet, es wird noch eine Weile dauern, bis irgendjemand ernsthaft eine Aussage dazu treffen kann, gibt es da eine größere Gruppe, die man mit einer Sache erklären kann oder gibt es da viele verschiedene Erklärungen? Ganz ehrlich, es ist noch viel zu früh, um das jetzt ernsthaft sagen zu können. Aber das war das erste, die erste Richtung, in die ich persönlich, wenn ich mal die Zeit und das Geld habe, weiter forschen werde. Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Das ist mein Forschungsansatz. Ich denke, es könnte irgendwas mit Traumata zu tun haben, aber auch nur bei einer Untergruppe. Ich muss dazu sagen, ganz wichtig, einige haben gesagt, ich hatte nie solche Symptome oder nicht genug Symptome, als dass man da auch nur ansatzweise eine Depression oder irgendwas Schwerwiegenderes zusammenkriegen würde. Und ich kann mir das überhaupt nicht erklären, also so einige. Und die müsste man sich nochmal separat angucken und schauen, gibt es da noch ganz andere Erklärungsansätze. Also ich bin relativ sicher, es gibt nicht so wie die Diagnose ist es und damit haben wir sie alle erklärt. Auf keinen Fall, dafür ist das Feld viel zu komplex. Komplex sicherlich schon, aber die Gruppe der Real-Lifer an sich ist ja eigentlich eine sehr überschaubare. Wie würdest du da die Struktur dieser Gruppe beschreiben, die Hierarchie vielleicht im Inneren? Ist das eher so wie Vorgesetzter, Untergebene oder ist das vielleicht was anderes? Genau, also ich habe das Gefühl, dass die Real-Lifer, die ich kennengelernt habe, sehr familiär miteinander umgehen. Also die vertrauen sich, die reden miteinander. Es gibt auch die Tendenz, dass ein paar aus meiner Sicht so eine Funktion haben wie der große Bruder oder die große Schwester, die vielleicht sich schon ein bisschen länger damit beschäftigt oder schon mehr Einsichten für sich gefunden hat und so geschwisterlich mit den anderen umgeht. Also insgesamt würde ich sagen, ich habe den Eindruck, dass es eine Art große Familienstruktur ist und auf keinen Fall sowas wie eine Sekte. Und das ist ganz wichtig, nicht sowas wie der Boss, der die anderen die folgen, sondern sie diskutieren alle sehr offen. Niemand hat irgendwie so einen Hoheitsanspruch, so wie meine Ansicht ist jetzt mehr wert als deine. Also selbst die paar Leute, die aus meiner Sicht so wie die älteren Geschwister fungieren, es ist nicht so, als würde deren Meinung mehr zählen. Das heißt, die sind wirklich, und das finde ich so toll, die sind auch sehr selbstkritisch, die diskutieren sehr gerne und sehr fair, also ohne persönlich zu werden, können auch unterschiedliche Meinungen stehen lassen, deutlich besser als jede andere Gruppe, der ich je begegnet bin. Ich denke mal, die Gruppendynamik da ist sehr angenehm, also die sind reflektiert, die haben auch insgesamt ein hohes intellektuelles Niveau, sich zu unterhalten und deswegen, das ist zum Glück nicht wie so eine Sektenstruktur, sondern tatsächlich mehr so wie eine Familie, wo die Leute da sind, aber wo auch eine riesen Toleranz herrscht für unterschiedliche Meinungen und ich denke, dass das auch den einzelnen Leuten sehr gut tut, da mal eine Gruppe zu haben, in der die sich wohlfühlen können und angenommen fühlen können, trotz unterschiedlicher Meinungen. Vielleicht abschließend noch eine Frage. Das ist natürlich eine Randgruppe der Gesellschaft. Das klingt ganz, ganz blöd, oder es ist aber ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft, der ja auch eher im Verborgenen existiert. Also es war ja mit diesem Kongress, den Mark organisiert hat, das erste Mal, dass sie ein Stück weit an die Öffentlichkeit gekommen sind. Wie seid Mark und du auf das Thema, wie seid ihr auf das Thema gekommen und wie seid ihr in den Kontakt mit den Real-Lifern getreten, sofern du das sagen kannst hier in der Öffentlichkeit, ohne da irgendwas loszulegen. Aber es ist schon spannend zu sagen, wie kommt man darauf, in Kontakt zu treten und dann da anzufangen zu forschen? Das würde mich nochmal interessieren. Also ich muss sagen, mein Kontakt zu den Real-Lifern ist auch hauptsächlich über Mark entstanden. Und Mark kannte sie, soweit ich weiß, von ähnlichen Kongressen wie der, wo ihr auch wart. Also wo Menschen, die sich einfach für das Thema Vampir interessieren, aber auch Menschen, die sagen, ich finde den geschichtlichen Vampir interessant oder den Vampirglauben, keine Ahnung, früher in Osteuropa und so. Also wo es gar nicht um Real-Lifer ging, aber wo einfach so am Thema Vampir interessierte Menschen zusammenkamen. Und dass er dort dann den ein oder anderen begegnete, der dann früher oder später sozusagen sich in dieser Richtung outete. Okay. Ja, und der Rest war halt im Prinzip nur Gespräche, Kontakte, man lernt sich kennen, wie das halt so ist. Und dann haben sie offensichtlich euch beiden Vertrauen gefasst und gedacht, den kann man sich mal auch ein bisschen weiterführend anvertrauen. Ja. Sehr schön. Ja. Lydia, du hast uns einen wunderbaren Einblick nochmal in das Thema gegeben. Ich glaube, das ist für unsere Sendung auch nochmal ganz wichtig, so einen wissenschaftlichen Aspekt dabei zu haben. Auch wenn die Stichprobe zu klein ist und wir nicht sagen können, das ist jetzt so. Aber ich glaube, das macht es vielleicht vielen unseren Hörern jetzt nochmal ein bisschen verständlicher, das überhaupt annehmen können zu, oder annehmen zu können, dieses Thema. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Input, den du uns da gegeben hast. Und du hast bei deinem Vortrag gestern so schön geendet mit einem Aufruf zur Toleranz. Und das wollen wir eigentlich genauso tun in unserer Sendung. Einfach ein Phänomen darzustellen, das gibt es, und auch Dinge vielleicht einfach mal so stehen zu lassen. Ja. Wunderbar. Lydia, dann danken wir dir für das Gespräch. Ich danke euch auch. Und ja, und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Ja. Das war ein ausführliches und wirklich höchst spannendes und interessantes Gespräch. Trotz aller Ausführlichkeit gibt es da noch tausende Dinge, die man dazu berichten, lesen könnte. Und ich empfehle wirklich an dieser Stelle nochmal die Bücher. Genau. Da erfährt man das alles nochmal noch ausführlicher. Genau. Und immer schön für mich, mit Psychologen zu sprechen. Das tue ich sowieso immer ganz gerne. Und macht mir immer persönlich immer ganz viel Freude. Und Lydia ist sowieso eine ganz nette. Ja, genau. Ja. Was nehmen wir jetzt mit aus der Folge? Das war keine Freakshow. Definitiv oder, nicht. Wir sind schon mächtig viele Freaks gewohnt, vielleicht mal, weiß, aber ich glaube, diese Konferenz und die Möglichkeit, auch die Gespräche mit Marc und Lydia zu führen, glaube ich, sind die beste Art und Weise, sich dem Phänomen der modernen Vampire zu stellen. Die einzige andere Möglichkeit, an die Thematik heranzugehen, wäre für uns gewesen, eine Recherche zu machen, Literatur zu suchen, vielleicht auch von etwas umstrittenen Personen der Szene selber. Das wollen wir an dieser Stelle gar nicht erörtern. Es gibt da auch Abstufungen. Oder dass wir versucht hätten, in irgendwelche Foren reinzukommen, aber die echten Vampire sind darauf relativ bedacht, sehr zu kontrollieren, wer da in die Foren reinkommt. Was man auch verstehen kann. Also was man ein Stück weit nachvollziehen kann. Und auch da hätten wir wahrscheinlich nicht die passenden Informationen gekriegt. Und insofern halte ich es damit Marc und finde das auch ganz wichtig, bei aller Wissenschaftlichkeit sich auch mal Phänomenen zu stellen. Und ganz wichtig, und das ist auch nochmal ein Gedanke, den man sicherlich mit aufnehmen muss, ist die Tatsache, dass man bei aller kritischen Betrachtungsweise der Welt sich niemals vernageln darf, und man muss sich Dingen auch mal stellen, und die modernen Vampire sind eine Realität, die sind da, die kann ich auch nicht wegdiskutieren, und man muss sich dem stellen, und die einzige Frage, und das ist ja in einem Gespräch mit Lydia ganz deutlich geworden, ist, was führt dazu, dass jemand zu dem Schluss kommt, ich bin ein Vampir und mir geht es besser, wenn ich gelegentlich Blut trinke? Das zu beantworten, ist die Frage, ob es da jemals die Energie und die Zeit für gibt, dass man das erforscht, ob da irgendwelche Universitäten vielleicht mal Gelder bereitstellen, genau. Aber wäre sicherlich eine spannende Frage, und auch das ist ein Ansatz, wo Wissenschaft sicherlich einen Beitrag leisten könnte, wenn da die beiden Welten vielleicht noch ein bisschen näher zusammenrücken würden. Schönes Schlusswort. Ach, schon fast ein Wort zum Sonntag. Ne? Ja, an dieser Stelle wollen wir es dann mit den modernen Vampiren mal belassen, und ich würde sagen, Alexa, wir lösen jetzt erstmal nochmal die Pfählungsstory aus der Tischlerei dann nochmal auf. Das können wir, jawohl. Ne? Die Auflösung. Ja, ist tatsächlich der arme Tischlermeister von seinem Holzbalken gepfählt worden, ja oder nein? Wir hatten ja jetzt so ein paar wahre Geschichten, diese hier ist es vermutlich nicht, zumindest ist sie von verschiedenen Seiten und in verschiedenen Versionen erzählt worden, was massiv darauf hindeutet, dass es sich um eine moderne Sage handelt. Und schließlich ist es so weit gekommen, dass Bredenich diese Geschichte in eins seiner Bücher aufgenommen hat und das Ganze eben als Urban Legend unterwegs ist. Also das heißt, das ist so eine typische überspitzte Unfallgeschichte, die aber trotzdem ein bisschen so wirkt, als hätte sie so passieren können. Schrecklicher Arbeitsunfall halt, aber in dem Fall nicht wahr. Ausnahmsweise mal wieder eine Urban Legend sozusagen. Wobei muss es ja natürlich viele grausame Unfälle in Tischlereien ja, gibt. Ja, ja, also das darf man natürlich nicht vernachlässigen. Da ist schon der eine oder andere abgetrennte Finger dann auf dem Boden gelandet. Ja, genau. Eine Sache schießt mir gerade durch den Kopf, darum hatte uns Lydia noch gebeten, fällt mir gerade ein, wenn ihr Fragen an Marc oder Lydia nochmal habt, zu den modernen Vampiren und da irgendwas loswerden wollt, könnt ihr das gerne auch an uns schicken und wir leiten das dann weiter. Oder ihr geht über die Homepage von Marc und Lydia im Netz. Also das nochmal als Hinweis. Also wer da unbedingt jetzt nochmal was loswerden will, kann sich an uns oder die beiden wenden. Ja. Nochmal ganz wichtiger Hinweis. Hätte ich fast vergessen. Mhm. Ja, damit sind wir am Ende einer... Schließen wir diese Mammutsendung. Eine Mammutsendung und um auf eine Kritik zurückzukommen, damit sollte man zum nächsten Häuserblock kommen. Wink, wink. Ja, viel Spaß beim Joggen. Wenn es mal wieder länger dauert. Ja, wir lesen hier alles, was uns geschickt wird. Nicht, und beachten, dass es geht. Ja. Nicht, dass ihr das nicht glaubt. Ja, also an alle Neuhörer nochmal ein herzliches Willkommen. Wenn ihr was loswerden wollt, schreibt uns an info@huxilla.de. Ganz toll, dass viele uns jetzt auch bei iTunes und an den anderen Portalen nochmal bewertet haben. Auch dafür vielen Dank. Macht das weiter. Und ja, uns bleibt nur euch noch eine schöne Woche zu wünschen. Wir hoffen, dass ihr die Sendung interessant fandet. So interessant wie wir. Mhm. Unsere Erlebnisse gestern in Duisburg. Und was bleibt noch zu sagen? Bis zur nächsten Woche. Und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch bei iTunes.